so umschau, werd ich meines Lebens nicht mehr froh. Ich höre kaum noch ein deutsches Wort und fühle mich manchmal wie im Zoo. Kein deutsches Wort kann man hier noch hören und niemanden scheint es zu stören. Russen, Türken, Neger und Polen, selbst die Sprache hat man uns gestohlen. Unsere Sprache wird ruiniert, man lehrt uns Wörter, die es gar nicht gibt. Als Deutscher ist man schnell frustriert und Deutschland stirbt, weil es die Sprache verliert. Kein deutsches Wort kann man hier noch hören und niemanden scheint es zu stören. Russen, Türken, Neger und Polen, selbst die Sprache hat man uns gestohlen. Bist du mal in einer fremden Stadt, wag dich niemals nach dem Weg zu fragen, weil der Undeutsche deine Worte nicht versteht, wirst du womöglich noch erschlagen. Kein deutsches Wort kann man hier noch hören und niemanden scheint es zu stören. Russen, Türken, Neger und Polen, selbst die Sprache hat man uns gestohlen. Scheiß Deutscher, scheiß Nazi, das schreit man dir nach, statt Sprache hörst du nur fremdes Geräusch. Über tausend Jahre prägen wir dieses Land, nun werden wir von der Erde verbannt. Kein deutsches Wort kann man hier noch hören, niemanden scheint es zu stören. Russen, Türken, Neger und Polen, selbst die Sprache hat man uns gestohlen. Der Multikulti-Wahn, Deutschlands Vernichtung ist nach der weißen Plan. Statt arischer Kultur, Synagoge wird verschwehen, die deutsche Sprache wird wohl niemand mehr verstehen. Kein deutsches Wort kann man hier noch hören und niemanden scheint es zu stören. Russen, Türken, Neger und Polen, selbst die Sprache hat man uns gestohlen.